1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich bin ganz außer Atem, weil wir eine Sekunde früher angefangen haben. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da, ihr seht das. Und wir sind heute wieder, wie immer dienstags, ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer, wenn ihr anrufen möchtet, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer auf jeden Fall auch mit rein. So, es geht los mit dem Dietmar. Und Dietmar ist 38. Schönen guten Morgen, Dietmar. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hi. Um was geht's? Es geht um meine Freundin. Und ich bin mit ihr seit 8 Jahren zusammen. Ja. Das ist eine Fernbeziehung, eine sehr glückliche. Und wie fern ist denn die Beziehung? Also wie viele Kilometer liegen dazwischen? 400 Kilometer ungefähr. Boah, das ist schon ganz schön viel. Ja. Wir sehen uns ungefähr jedes Wochenende. Mhm. Und seit 1 Jahr, 1,5 Jahren klappt das mit dem Sex nicht mehr. Also meiner Seite nicht mehr. Du hast keinen Bock mehr? Doch, ich habe schon Bock. Aber nicht auf sie? Es fühlt sich komisch an, es fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich Lust verspüre und und was? Und dann kann ich das einfach nicht. Dann kriege ich es nicht hin. Es fühlt sich komisch an, wenn du Lust verspürst und dann mit ihr zusammen bist, oder wie? Eine Lust auf meine Freundin verspüre. Dann fühlt sich, und es soll dann irgendwie, ich merke, es wird jetzt hier alles erotisch, es knistert so ein bisschen und es geht in Richtung Sex und dann... Fühlt es sich komisch an, weil du den Eindruck hast, dass sie will, du aber eigentlich keine Lust hast? Ich habe ja schon Lust auf Sex. Hast du Lust auf Sex mit ihr? Ich denke mir eigentlich schon, aber es geht einfach nicht. Na, ich denke mir mal, ist keine richtig klare Antwort. Gut, also ich habe, im Normalfall habe ich schon Lust auf Sex, ich kriege bloß Sex nicht mit meiner Freundin hin. Kriegst du denn Sex mit anderen hin? Das kann ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass mich schon andere Frauen ansprechen. Also du bist ihr nicht fremdgegangen? Nein. Nein. Onanierst du? Klar. Ja. Denkst du dann an deine Freundin? Nee. Na, jetzt kann ich nicht ganz... Nein, tue ich nicht. Mhm. Nein. Kann es sein, dass nach... du sagst, wie lange ist das jetzt schon so? Ein Jahr? Ein Jahr. Ja. Ja, 1,5. War das so allmählich, dass es sich so eingeschlichen hat, wie du es gerade beschrieben hast, oder ging das relativ schnell? Ich glaube, es hat sich eingeschlichen. Mhm. Ich glaube, es hat sich so langsam gewandelt und... Sie? Geht von ihr denn die Initiative oft aus, dass sie das gerne möchte? Ja, natürlich. Und dann windest du dich da so raus aus der Situation? Nee, das ist also wir führen eine sehr ehrliche und eine sehr respektvolle Partnerschaft. Ja. Und es ist nicht so, dass wir da nicht drüber reden können oder nicht drüber geredet haben und auch nicht. Ach, dann sagst du jedes Mal, ich habe keine Lust. Ja. Mhm. Oder ich sende wirklich unmissverständliche Signale. Mhm. Das ist aber auch natürlich auch ein Teil des Problems. Sie ist eine sehr, sehr stolze und sehr würdevolle Frau. Verstehe. Das ist eine Abweisung. Ja. Ja. Wie oft kommt es denn überhaupt dazu, so sagen wir mal in den letzten Monaten? Diese Annäherungsversuche? Ja, überhaupt zum Sex noch. Gar nicht. Gar nicht mehr. Ach, seit 1 Jahr gar nicht mehr? Ja. Ah. Also im Oktober war es nochmal, hatten wir das nochmal versucht. Wir haben das auch mit Urlaub versucht und mit Sehen und mit so viel Sehen und sagen wir mal so, kann es sein, ihr seid 8 Jahre zusammen, dass die Leidenschaft sich erschöpft hat, dass die Luft raus ist bei dir, was deine Freundin betrifft? Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich das jetzt alles wüsste, dann würde ich jetzt wahrscheinlich schlafen und nicht mit dir telefonieren. Naja, man kann sich ja beobachten als Mann oder als Mensch. Als Mann vielleicht noch besser. Du hast durchaus Lust auf Sex. Also Sex ist in deinem Kopf. Ja. Du guckst anderen Frauen nach. Beim Onanieren denkst du an die eine oder andere Frau, aber es macht dich nicht an, deine Freundin in einer sexuellen Situation zu sehen oder zu erleben. Das macht dich nicht an. Nein, es geht sogar so weit, dass ich das als nicht richtig empfinde. Das ist merkwürdig. Dass ich also nicht sage, dass ich das, ich sie jetzt unerotisch finde, mhm, oder so, sondern es fühlt sich einfach so an, als wenn ich sage, nein, das ist jetzt falsch. Siehst du deine Freunde mittlerweile nur noch als platonische Beziehung, als Schwester? Ich habe erst so zu ihr gesagt, dass ich Angst habe, dass es ein Geschwistergefühl oder ein Schwestergefühl ist. Das würde ja vielleicht auch erklären, dass du das Gefühl hast, dass das nicht richtig ist, das zu machen. Ja, würde es also, wäre jetzt auch meine Erklärung. Mein Problem ist einfach, ich sehe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Bist du kurz davor? Dass du überlegst, ich fähre mal aus und mache eine andere Erfahrung. Fremdgehen? Ja. Also ich stand schon zwei, drei Mal. Das eine Mal ist noch nicht so ewig lange her. Das wäre es mir beinahe passiert. Ich habe aber wirklich, ich habe einfach wirklich tiefen Respekt vor meiner Freundin. Mhm. Und das hat mich sicherlich auch davor bewahrt, diesen Schritt zu gehen. Ich gehe da mal davon aus, dass sie auch diesen Schritt noch nicht gegangen ist. Ich gehe auch davon aus, ich muss aber auch dazu sagen, wenn sie ihn gegangen wäre, würde ich ihn ihr nicht verübeln. Ja. Hast du ihr das mal so gesagt? Ja. Wie hat sie da reagiert? Dass sie nicht ganz dicht wäre. Ach so. Also sie verdrängt das Problem? Nein, überhaupt nicht. Wir reden da sehr offen drüber. Was sagt, wie ordnet sie das denn ein, dass du keine Lust mehr hast? Das kann ich gar nicht so sagen. Das ist ja auch ganz schwer, ganz schwierig als Partner. Das übergehende Geschichte ist, das renkt sich bestimmt wieder ein. Ja, nach einem Jahr wäre ich da eher skeptisch. Genau. Ich nehme das sehr ernst. Ja, ich auch. Ja, für dich an deiner Stelle auch. Du hast eine tiefe Beziehung zu deiner Freundin, das höre ich. Ja. Du liebst sie und respektierst sie sehr. Ja. Aber das alleine kann keine Leidenschaft machen oder bedingen. Ja. Oder entfachen. Jetzt ist die Frage, was macht man? Man muss es jetzt irgendwie aufbrechen. So kann es ja nicht weitergehen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr so Beziehungen seht. Ihr seid 8 Jahre zusammen. Wie alt ist sie? Ist sie auch in deinem Alter? 36. Okay. Wäre das eine Lösung, ein Modell, sich mal gegenseitig etwas grünes Licht zu geben für auch andere Erfahrungen? Nein. Also das wäre nichts für sie. Ich selber würde das, wie gesagt, also ich hätte das jetzt, wenn sie sich jetzt irgendwie einen anderes Verhältnis gesucht hätte ich da sicherlich Verständnis für. Toll würde ich das sicherlich auch nicht finden. Mhm. Wenn man einen anderen Modus findet, kann es sein, das muss nicht immer so sein, kann es sein, könnte es sein, dass eure Sexualität auch wieder einen neuen Schwung bekommt. Das könnte sein, das muss nicht so sein. Aber das ist eine Typfrage. Wenn ihr beiden nicht Typen dafür seid, jetzt habe ich gerade irgendwas gehört im Hintergrund. Nichts. Nee. Wenn ihr beiden nicht die Typen dafür sein, geht das natürlich nicht. Nein, sind wir nicht. Also es würde uns auch eher entfremden, als dass uns das irgendwie dichter zusammenführen würde. Hast du denn auch Angst vor dem Eingeständnis, ich finde meine Frau, ich habe keine Leidenschaft mehr für meine Freundin? Ich schlage mich seit Monaten intensiv mit diesem Problem herum. Mhm. Von Angst, dass ich mir irgendwas nicht eingestehe oder dass ich nicht ehrlich genug bin, um das meiner Freundin zu sagen und auch mir selber einzugestehen, kann ich da überhaupt nicht reden. Ist einfach der Punkt, dass ich nicht mehr weiß, sehe keinen Ausweg. Es ist ja auch eine krasse Situation. Da hat man einen Partner, den man liebt, den man sehr liebt, mit dem man lange Jahre zusammen war. und sich dann einzugestehen, nach den vielen Jahren, ich werde nicht mehr geil bei der Partnerin. So plump müssen wir es sagen. Ja. Das ist schlimm, das sich selbst erstmal einzugestehen, geschweige denn, das der Partnerin zu sagen. Ja. Du bist für mich sexuell nicht mehr attraktiv. Du bist für mich geistig extrem attraktiv, aber nicht sexuell. Dietmar, das finde ich eine ganz schwierige Situation. Schönen Dank. Ja, weil ich glaube, dass man, wenn die Leidenschaft oder die Anziehung zu einem Menschen erloschen ist, glaube ich, dass es kaum einen Weg gibt, ganz wenige Ausnahmen vielleicht, dass man das wieder entfachen kann. Aber dann muss man ungewöhnliche Wege gehen. Ich wäre bereit, jeden Weg zu gehen. Ich habe bloß auch schon ganz viele Wege versucht, irgendwie alle möglichen Wege irgendwie. Also für euch kommt auch nicht in Frage, entschuldige, wenn ich unterbreche, es käme auch nicht in Frage, dass ihr, mit einem anderen Pärchen zusammen Sex machen würdet. Nein. Nein. Also es wäre. Auf eine Sexparty zu gehen, wäre auch nicht drin. Ich könnte mir, da ich ein sexuell aktiver Mensch bin, Du kannst es dir vorstellen. Ja, sie nicht. Ich könnte mir das sicherlich grundsätzlich vorstellen. Mhm. Das wäre so das, wo ich denke, das ist ein ungewöhnlicher Weg, wo man es ausprobieren könnte, ob man wieder selbst auch in Schwung kommt. Aber wenn das kategorisch jetzt von dir ausgeschlossen wird, ja, dann weiß ich es nicht. Dann besteht noch die einzige Möglichkeit, dass ihr für einige Stunden mal in eine Paarberatung geht. Haben wir gemacht. Habt ihr gemacht? Ja. Ach du je. Und was ist dabei rumgekommen? Wir wurden versucht, in ein Muster gepresst zu werden. Was habt ihr denn hier? Seit wann ist es denn so? Da wurde das Datum irgendwie festgelegt. Hätte ich jetzt noch gesagt, dass mein Bruder schwul ist, dann wäre es, ach, sie sind bestimmt auch latent schwul. Und das ist... Alles Quatsch. Das ist ihr... Nein, dieses Muster passte einfach. Diese Schablone passte einfach überhaupt nicht. Uns wurden gefragt, redet ihr miteinander? Natürlich tun wir das. Mhm. Alles das, was ich der Therapeutin in Zweier- oder Einzelsitzungen gesagt habe, das kannte Sandra alles. Mhm. Und es ist nicht irgendwie so, dass es einen Mangel an Vertrauen gibt oder einen Mangel an Offenheit. Ich verstehe. Das ist mir schon klar. Dann läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass du dir das einfach eingestehen musst, dass du die Leidenschaft verloren hast für deine Freundin. Und dann? Ja, mit allen Konsequenzen. Kannst du platonisch leben? Nein. Nein. Ja, dann ist die Konsequenz sehr hart. Das heißt, dass die Konsequenz ist, ich muss mich trennen. Auf kurz oder lang, ja. Wenn wir es jetzt so zuspitzen, dann muss ich das so sagen, ja. Also es war in der Vergangenheit so, dass ich Sandra wenigstens gerne geküsst habe. Mhm. Das hat sich jetzt nun seit ein paar Tagen ist mir das aufgefallen, dass ich das auch nicht mehr richtig kann. Ja, das bestätigt ja dann eigentlich die Zuspitzung. Ja. Dann ist es so, Dietmar. Dann weiß ich nichts weiteres dazu zu sagen, dann ist das so. Ich habe hier so oft mit Menschen gesprochen in ähnlicher Situation. Ich habe es aber selbst auch schon erlebt. Es gibt irgendwann einen Punkt, da ist es einfach, ist das Feuer weg, ist es weg. Das ist sehr traurig, aber das ist so. Und das kriegt man auch nicht mehr gedanklich hin. Oder wie kann das Feuer denn weg sein, wenn die Liebe noch da ist? Ja, oder ist die Liebe nicht da? Doch, das glaube ich schon. Das ist eine platonische Liebe. Du liebst sie wahrscheinlich wie einen guten Freund. Oder wie einen Bruder oder wie eine Schwester. Es gibt Liebe in allen Facetten. Es gibt Liebe, wo die Sexualität mit drin ist. Ja, das ist natürlich toll in einer Beziehung, aber es gibt ganz große Lieben, wo Sexualität überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Jetzt muss ich Schluss machen. Mehr kann ich dir nicht sagen, Dietmar. Alles klar, danke für deinen Rat. Wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist Silvia. Silvia ist 40. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo, Silvia. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an. Also mein größtes Problem ist, ich habe mit Ängsten und Zwängen zu tun. Ja? Was sind das für Ängste und Zwänge? Ja, es hat erst mit Ängsten angefangen, also 1988, als ich in eine Lehre ging. Ich habe sehr viele Therapien gemacht und ich habe seit 1999 ja, viele Menschen verloren, die mir sehr nahe standen. Und seit da an habe ich, ja, so... Sammelzwänge, kann man sagen. Sammelzwänge? Ja, also ich sammel und das Schlimmste ist, also das Gesammelte ist in mein Auto. Also mein Auto, die Rückbank ist voll und der Kofferraum ist voll. Also du hast keinen großen Kombi? Nee, ich habe einen Ford Ka, also ein kleines Auto. Oh ja, das ist ein kleines Auto. Ja. Und da ist die Rückbank voll und der Kofferraum ist voll. Was sammelst du denn in dem armen kleinen Auto? Ja, was sammle ich? Also ich habe Klamotten da drin, ich habe Essensreste drin, ach, ich habe Flaschen. Ja, ein Messi bezogen aufs Auto. Kann man so sagen. Also ich habe es früher bei meinen Eltern in der Wohnung gehabt. Dann bin ich ausgezogen und jetzt wohne ich, also ich habe jetzt so betreutes Wohnen. Seit da an ist meine Wohnung, also ich probiere so viel wie möglich immer wegzuschmeißen. Ja. Nur in meinem Auto schaffe ich das einfach irgendwie nicht. Achso, die Wohnung ist, weil da Leute mit drauf gucken, einigermaßen genau. In Ordnung. Genau so ist es. Aber das Auto nicht. Das Auto ist das Müll, was in dem Auto liegt, oder sind das auch Sachen, die du noch brauchst? Ja. Also ich kann mich schlecht von trennen. Also brauchen tue ich sie eigentlich nicht mehr. Also ganz ganz objektiv gesehen könnte man das ganze Auto ausräumen, alles auf den Müll und einmal waschen und dann wäre gut. Kann man sagen, ja, könnte man. Du sagst, da sind doch Essensreste drin, das heißt, das stinkt doch, das Auto. Das riecht auch, genau. Das fault doch vor sich hin alles. Kann man sagen, fährst du denn viel mit dem Auto? Wenig, aber ich fahre noch mit, ja. Und die Sachen, die du dann in der Wohnung dich nicht getraust aufzubewahren, nimmst du dann mit ins Auto und legst es dahin? Nee, das war so gewesen, ich habe früher, wenn ich irgendwo gegessen habe, ich habe so einen Vergiftungstick. Also ich denke immer, es könnte irgendwas nicht in Ordnung sein an Essen. Und wenn ich was gegessen habe, lasse ich immer, wie jetzt bei der Pizza, lasse ich ein Stück übrig, pack das in der Serviette und habe das früher eben immer ins Auto dann reingepackt. Und ich habe jetzt vor Jahren, weil ich Betreuung habe, angefangen, das zu entsorgen. Und die Sachen, die neu reingekommen sind, sind jetzt soweit raus. Aber die Sachen, die schon lange drin sind, ich kann mich davon nicht trennen, ne? Die hat mit Menschen zu tun, mit denen ich früher zusammen war oder der eine hatte Geburtstag, da habe ich jetzt ein Stück drin und ich weiß auch ganz genau, was ich drin habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn jetzt ein Teil raus ist, dass ich dann... Was würde geschehen? Nehmen wir mal ein Gedankenspiel. Ich würde dich besuchen kommen. Mhm. Und dann würde ich sagen, selber pass mal auf, so geht's nicht weiter. Ich hole jetzt einen großen Müllsack. Du kommst mit, stellst dich neben mich, neben das Auto und ich räume das Auto aus. Was würde da mit dir passieren? Ja, dann wird's mir sehr schlecht gehen. Ich habe hab das schon gehabt. Also mein Auto war vorher, der Beifahrersitz war proppenvoll. Den haben wir schon nach und nach weg, also ausgeräumt. Wer ist wir? Mit therapeutischer Hilfe. Also. Ich habe sehr viele Therapeuten schon verschlissen, kann man sagen. Und, wie war denn das, als der Therapeut das ausgeräumt hat? Was war da? Ja, also wenn ich sage, ja, das kann weg, dann war es in Ordnung. Aber wenn ich dann gesagt habe, nein, das möchte ich noch behalten, dann hat er das auch nicht weggeschmissen. Ne? Nee, bei mir ging es härter zu. Ich würde dich gar nicht fragen. Ich würde da hingehen und sagen, und alles raus. Ja, da sagt mein Freund auch. Der sagt auch immer, bring alles mit hoch. Aber ich kann mich von manchen Sachen, ich kann mich einfach nicht trennen. Nein, du sollst es auch nicht hochbringen, sondern du sollst es wegschmeißen. Ja, bei ihm im Müll, ne? Ach so. Er sorgt das dann für mich. Du, ne? hast eine Beziehung, bist in einer Beziehung. Ja. Schon lange? Ja, wir sind fast 10 Jahre zusammen. Ah. Mein Freund hat langsam die Schnauze voll mit mir. Mhm. Du sagst betreutes Wohnen, weil es dir seelisch nicht so gut geht oder warum? Ja, ich habe das betreute Wohnen, weil ich erstmal nicht alleine wohnen wollte und eben, ich sag, weil ich mich auch nicht so gut, ich kann den Müll nicht runterbringen. Mhm. Also ich packe wohl alles im Müll rein, aber mein Mitbewohner muss dann den Müll rausstellen und den Müllsack runterbringen. Also wir können ja mal erklären, was ist das eigentlich, betreutes Wohnen? Wohnt man da in einer WG mit jemandem? Ja, genau. Und ich wohne in einer WG. Mhm. Wie viele Leute wohnen mit bei dir? Ich wohne mit 3 Männern zusammen in einer WG. Und wer betreut euch? Ja, wir haben Sozialarbeiter, die einmal die Woche kommen und nach den Rechten gucken. Ach so, nur einmal die Woche nur? Ja, er kommt noch einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche, weil ich habe noch andere Zwänge. Also es ist jetzt nicht das Einzige, ich habe noch mehrere Sachen. Und ja, der kommt dann vorbei, geht mit mir einkaufen, Gespräche. Mhm. Wenn ich Probleme habe bei der Arbeit, ich gehe auch arbeiten. Ne? Was machst du? Ich arbeite als Küchenhilfe. Ja, und du musst ja auch viel aufräumen, da macht dir das nichts aus. Also, ja, das ist ja das Komische. Bei der Arbeit weiß keiner, dass ich krank bin. Also da kann ich alles wegschmeißen und ganz normal arbeiten. Also da habe ich das nicht. Da habe ich, also beim Arbeiten habe ich das noch nie gehabt. Ich habe das nur eben, wenn ich zur Ruhe komme oder... Du hast vorhin zu mir gesagt, du hast Ende der 90er Jahre viele Menschen verloren. Ja, genau. Wie viele? Oh, wie viele. Ja, als erstes meine Oma, die mir sehr nahe stand. Das war das Schlimmste für mich. Ja. Und dann mein Onkel, dann bin ich in die Klinik, also das war vorher. Ich bin erst in die Klinik gekommen, dann meine Oma, dann war ich mit meinem Onkel in der Klinik, der ist auch nachher verstorben. Und ich war auch immer bis fast zum Schluss im Krankenhaus. Eine, die mit mir im Krankenhaus war, die ist ins Krankenhaus gekommen, nicht wieder rausgekommen. Also es war so einer nach dem anderen. Das heißt, diese Schicksalsschläge, das kann man so sagen, dass seit diese Schicksalsschläge stattgefunden haben, ja, ist das richtig ausgebrochen. Genau. Ich halte mich an den Sachen, es ist ja für mich eher so ein Halt, ich halte mich an den Sachen sozusagen fest. Ne? Und du sagst, du hast schon viele Therapien gemacht. Genau. Da bringst du mich natürlich jetzt in eine schwierige Situation. Ja. Nämlich, wohin sollten wir beide überlegen, was noch Hilfe bedeuten könnte, wenn du mehrere Therapien schon gemacht hast? Was meinst du denn selbst, was dir helfen könnte eventuell? Ich weiß es nicht. Ich habe jedes Mal gedacht, du rufst ja jetzt an und fragst mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar keinen Ausweg mehr. Mein Freund, der setzt mich jetzt unter Druck und ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du bei diesen Therapeuten nicht gut aufgehoben warst? Also mein letzter Therapeut, der war super gewesen. Der hat mich auch so weit gebracht, wie ich jetzt bin. Aber mit meinem Auto, ja, der hat immer gesagt, räumen Sie es aus. Aber gut, das weißt du auch selbst, ne? Das weiß ich auch selbst, genau. Mhm. Die Frage ist ja, was ist das für eine Struktur in dir, die dich zwingt, dieses Auto so voll zu laden? Das ist der Knoten, den müsste man öffnen. Warum tickst du so? Ne? Warum ist das so und wie kann man das lösen? Ich kann es nicht sagen. Also früher war es mir egal. Früher haben ja die Leute um mein Auto gestanden und das war ja eine Attraktion hier bei uns, ne? Mhm. Oder die Polizei kam und hatte eine Polizei gerufen, weil die dachten, mein Auto hätte ich irgendwie entsorgt oder was, ne? Ja, das war schon schlimm teilweise. Naja, man lacht darüber, aber es ist natürlich sehr ernst letztendlich. Natürlich. Oder einmal ist die Polizei mit den Waffen auf mich und wollte mich, dass ich mein Auto selbst klauen würde. Ne? Also es war schon ziemlich viele Sachen. Und deswegen, ja, und ich weiß im Moment wirklich nicht mehr weiter. Lass uns über zwei Dinge nachdenken. Ja. Das erste ist, schaffst du es alleine? Ja, ich glaube es nicht. Würdest du einer nochmaligen Therapie eine Chance geben? Ja, bei mir ist es ja jetzt, ich warte wieder die 2 Jahre, dass ich wieder zu diesem Therapeuten zurück kann. Ne? Wie lange musst du noch warten? Ja, das Jahr ist jetzt gerade erstmal ein Jahr ist rum. Mhm. Ja, und das sind immer 2 Jahre. Ich war jetzt 2 Mal bei denen, also der hat mir sehr gut geholfen. Und also zwei Jahre deshalb, damit du das wieder bewilligt bekommst von der Krankenkasse, verstehe. Genau. Mann, Silvia. Und dein Freund macht dir so Druck, dass du Angst hast, dass der dich verlässt, weil er es nicht mehr aushält. Ja, weil sie nervt. Ja, der sagt, ich mache das die vielen Jahre mit und irgendwie, ich meine, ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ja, er macht im Moment, er probiert meinen Therapeut zu spielen und tut mich dann unter Druck setzen. Aber ich weiß, dann geht es mir noch schlechter. Mhm. Ne? Ja klar, wenn man von außen unter Druck gesetzt wird, geht es einem schlecht. Man muss sich selbst entscheiden und den Druck bei sich selbst erzeugen. Das ist in vielen Fällen gut. In deinem Fall weiß ich es nicht, weil das natürlich sehr kompliziert ist. Aber der eigene Wille ist immer wichtig und die Entscheidung, es selbst verändern zu wollen, ist bei jeder Therapie die Grundvoraussetzung. Und bei jeder Eigenhilfe ist es auch die Grundvoraussetzung. Mhm. Also, du musst mehr noch dich dafür entscheiden, dass du das verändert haben willst. Du musst es wollen. Du darfst nicht innerlich in irgendwelche Ausflüchte geraten oder immer wieder in alte Strukturen zurückkommen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber das ist das, was du so mental, geistig dazu beitragen kannst, dass du noch mehr entscheidest über dein eigenes Leben. Im Moment entscheidest du ja nicht über dein eigenes Leben, sondern der Zwang entscheidet über dich. Genau. Ne? Das ist das. So, und was man jetzt in der Zwischenzeit machen kann, das muss jetzt eine Fachfrau dir sagen. Da finde ich, solltest du in professionelle Hände, nämlich zu meiner Psychologin. Mhm. Vielleicht können wir dir helfen. Vielleicht gibt es doch noch irgendeinen Anlasspunkt, wo wir dir über die Zeit helfen können, das Jahr. Okay? Ich hoffe, ja. Liebe Silvia, meine Psychologin heute Nacht heißt Sabine. Die würde dich gleich anrufen, wenn du gleich auflegst. Ja, okay. Ich danke. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und morgen haben wir Thema. Und morgen heißt unser Thema Ich, Egoismus. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die die wirklich von sich auch sagen, ja, ich bin ein Egoist. Also mit Leuten, die ohne Rücksicht oder fast ohne Rücksicht auf andere ihre Interessen durchsetzen und durchhauen. Die vielleicht auch gar keine Probleme damit haben. Ja, die meisten haben damit keine Probleme. Die sagen, für mich bin ich der Wichtigste oder das Wichtigste und dafür mache ich dann auch fast alles. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, mit Angehörigen von Egoisten, mit Opfern von egozentrischen, narzisstischen Leuten. Was habt ihr mit solchen Menschen schon erlebt? Ich habe es gestern ja auch schon gesagt. Ich glaube, alle von uns, wir alle kennen solche Menschen. Wir haben die alle in unserem Umfeld. Und vielleicht haben die zunächst eine gewisse Faszination, weil die sehr schillernd sind. Aber irgendwann, wenn man da ein bisschen näher rankommt und sehr intensiv mit denen zu tun hat, ist es grauenhaft, weil sie einen platt machen oder nur sich bedienen an einem und alles andere ist denen egal. Also, morgen heißt das Thema Ich, Egoismus. Ich möchte gerne mit knallharten Egoisten sprechen und mit Leuten, die Opfer von Egoisten schon geworden sind. Was hat ein Egozentriker oder ein Egoist euch schon angetan? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, klar. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Natürlich könnt ihr auch während der Sendung anrufen, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr morgen. So, weiter geht es mit der Brigitte. Die ist 48. Guten Morgen, Brigitte. Ja, hallo, guten Morgen. Brigitte. Ich bin ganz erstaunt, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Bin fast ein bisschen verschrocken und muss mich jetzt bezüglich meines schwäbischen Dialekts etwas zusammenreißen. Dein Kollege hat mir gesagt, ich soll es versuchen. Also ich werde versuchen, dass du mich verstehst. Ja, wir finden das natürlich ganz charmant, wenn ihr Schwaben sprecht. Aber ihr müsst so sprechen, dass wir euch alle verstehen oder dass wir dich alle verstehen. Ich werde versuchen, Domian. Okay. Also folgendes, ich möchte dir ein bisschen was erzählen über meinen 90-jährigen Vater, der jetzt am 24. Mai verstorben ist. Ja. Und ich habe den 2 Jahre betreut, habe mich gekümmert. Mhm. Ich war noch berufstätig, also wir haben ein Einfamilienhaus. Mhm. Er wohnte unten, wir oben. Mhm. Und ich habe dann im März meinen Beruf aufgegeben, weil das war mir dann etwas zu viel. Was hast du gemacht? Ich war in der Industrie tätig, ja. Einkauf, Lagerwirtschaft. Ja. Und Und hast dich dann ganz dem Vater gewidmet? Ja, sozusagen. Wie krank war er denn? Was hatte er? Also er war Stehaufmännchen. Mhm. Er hat immer viel gearbeitet. Im Garten und in der Werkstatt und er war eigentlich bis vor ein paar Monaten noch relativ fit. Gut, er hatte Prostatakrebs, ja. Hatte dann vor 2 Jahren so einen Bauchdeckenkatheter bekommen und ja, aber es so mehr oder weniger, es ging eigentlich. Und dann dann vom halben Jahr hat so die Demenz eingesetzt, die dann halt immer, es wurde dann immer schlimmer. Mhm. Was natürlich auch eine große Belastung für die Angehörigen ja, bedeutet. Ja, richtig. Mhm. Bist du verheiratet eigentlich? Nein, ja. Ich habe einen Lebensgefährte, ich habe eine Tochter, die ist 16 Jahre alt. Mhm. Und der Lebensgefährte wohnt auch mit dir zusammen? Wir sind zu dritt oben und der Vater war unten. Ja. Also so von der Betreuung her war es eigentlich ganz okay, bin halt immer runter und ja. Und nun ist ja Papa am 24.05. gestorben. Ja, also es war dann so die letzte, wie gesagt, die Demenz, weil er war dann sehr verwirrt. Dann die letzte 2 Wochen war so, dass er nichts mehr gegessen hat, nichts mehr getrunken hat, nur viel geschlafen hat. Mhm. Dann doch auch der Krebs voll durchbrochen ist, denke ich mal. Und dann hatte ich freitags noch so ein Krankenbett bestellt. Wegen der Lagerung und alles. Und er ist dann halt so gelegen und dann hat er, Und montags ist er dann verstorben. Also ich habe ihm dann im Wohnzimmer so ein bisschen mit Kerze und noch so mit Bilder ein bisschen und er hat halt nicht mehr gesprochen, er hat dann nur geschaut. Meinst du denn, dass er dich schon noch gekannt hat? Ja, so reagiert hat er schon, aber er hat halt nichts mehr gesprochen. Mhm. Dann war das ja für dich und deinen Vater eine sehr intensive Zeit, die letzte Zeit. Also ja, es war halt früher so, man hat da nicht so viel Kontakt gehabt oder man hat so sein Leben gelebt, so er unter, mir oben, ja, hallo, und war nicht so innig. Und er hat mir jetzt aber durch diese 2 Jahre eigentlich, hat er mir viel erzählt, und er hat halt 7 Geschwister gehabt, er hat immer die Geschwister versorgt, er hat gearbeitet, er hat das Haus gebaut. Früher ist er mir immer sehr geizig vorgekommen, man musste dann immer sparen und so weiter, und dachte immer, mein Gott, aber heute weiß ich natürlich, er war beim Daimler ein Arbeiter und hat nicht jetzt das riese Geld verdient. Verstehe. Und jetzt rufst du mich ja an, um mit mir zu sprechen. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Ja, ich wollte dir jetzt sagen, dass ich ja meinen Beruf aufgegeben habe und jetzt ganz neue Schiene fahren möchte, weil ich möchte jetzt eine Ausbildung machen im Pflegeberuf. Ach. Also als möglicherweise Altenpflegerin, habe mich da jetzt auch schon beworben. Und der Grund ist die Erfahrungen, die du mit deinem kranken Vater gemacht hast. Ja, das war das eigentlich ist ja interessant. Schon früher so nach der Realschule wollte ich eigentlich Krankenschwester lernen. Also ich wollte schon immer so, bin so ein bisschen der Helfertyp. Oder mache gern mit Menschen was und bin jetzt halt einfach, habe gedacht, Mensch, komm, jetzt. Aber das ist ja eine ganz ungewöhnliche Wende deines Lebens. Du bist 48 Jahre alt, hast deinen Vater. Ich habe mir auch, habe mir auch informiert. Ich habe irgendwo auch gedacht, ich bin vielleicht zu alt für den Beruf. Glaube ich nicht. Ja, das habe ich dann schon abgecheckt. Es ist aber so, dass die Schülerinnen, die das machen, die Spanne ist von 16 bis 55 Jahre. Ja. Also ich finde insofern, das ist natürlich sogar ganz toll, weil du ja eine große Lebenserfahrung mitbringst. Und für diesen Beruf ist natürlich Lebenserfahrung was ganz Tolles. Das haben die mir eben auch gesagt. Ja. Ich war jetzt schon in 2 Altenheime, hab da so 2 Tage. Glaubst du wirklich, dass letztendlich die intensive Beziehung mit deinem Papa, als er so krank war, dass das ausgelöst hat? Weißt, der hat mir unheimlich viel gegeben. Also das die Betreuung oder die Sorge oder das Sprechen mit ihm und das Ganze drumherum. Es war eine riesige Belastung, als ich noch gearbeitet habe. Also verstehe. Da dachte ich immer, mein Gott, ich schaffe das nicht. Wenn du sagen solltest, Brigitte, was war das Rührendste, was dein 90-jähriger, dann fast sterbender Vater dir gesagt hat? Er war jetzt nicht der Gefühlsmensch. Und wir haben auch früher in der Familie nicht über Gefühle oder so geredet. Es ist einfach so gearbeitet worden und es hat so ein bisschen jeder sein Ding gemacht. Wir waren nicht verstritten, aber es war auch, man hat nie so gesprochen, der hat auch nie gefragt, wie geht's dir oder so. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert in seinem Alter. Und das hat sich verändert und er hat auch immer natürlich gesagt, er möchte nie in ein Pflegeheim und er möchte auch im Haus sterben. Und da habe ich gesagt, du, ich versuche das, das machen wir, das schaffen wir. Hat er denn noch was sehr Nettes zu dir gesagt zum Schluss? Nein, eigentlich nicht wirklich. Er hat nicht geschumpfen mit mir, aber das ist beim Schwabi dann schon so, das ist dann wie ein Lob, sozusagen. Verstehe. Nur ist dein Vater im Mai gestorben, im 90-jährig. Und ich mache jetzt im Moment einen Lehrgang. Lass mich mal was fragen. Es ist dein Vater und er war 90 Jahre alt und er war sehr krank. Aber dennoch, bist du sehr traurig oder denkst du, es war gut, dass er jetzt hat gehen können? Ja, natürlich. Letztendlich war es, er ist auch irgendwo gestorben wie ein Indianer. Also er hat sich dann im Bett, lag der schon in der Bus, hat sich die Hände waren zusammengefaltet, so nach dem Motto, er war dann auch schwach und dann ist er so gelegen. Und das war dann auch in Ordnung natürlich. Und es war für mich halt ganz. Aber du bist meine Frage war ja, bist du jetzt traurig oder denkst du, es war alles gut so? Dass ja, das ist natürlich jetzt, die erste Woche ist ja klar, dann machst du die Beerdigungsgeschichte. Und jetzt mache ich eben gerade einen Lehrgang Betreuung in Pflegeheimen. Also das lenkt dich dann auch ein bisschen ab. Ja, nee, jetzt pass auf. Nun weiß ich aber immer noch nicht, ob du traurig bist. Bist du traurig? Ja, das will ich dir doch jetzt gerade sagen. Da geht es jetzt halt um Demenz, ja. Und da sehen wir dann Filme und so weiter. Und durch das, mit den Filmen jetzt, das hat mich dann ein bisschen, das hat mich dann runtergerissen, weil dann kam das, dann hat mich das halt, dann das war dann ein bisschen da... Traurig. Und die Trauer ist natürlich, jetzt kommt jetzt... ist ja auch ganz normal. Weil das Haus ist jetzt leer. Man nimmt Abschied, auch wenn der Mensch sehr alt war, ist das natürlich, ist es traurig. Er fehlt mir. Brigitte, ich finde es ganz toll, was du jetzt gemacht hast und kann dir nur Glückwunsch sagen. Und dein Papa wäre sicher sehr stolz auf dich, wenn er das noch mitbekäme. Jetzt mit 48 dann so eine ganz andere Schiene einzuschlagen, finde ich super. Ich hoffe das auch, dass ich das park, also oder dass ich das... Bin ich sicher. Du hast es jetzt vorgenommen und das hat sich lange vorbereitet. Das wirst du auch packen, bin ich ganz klar. Bin ich mir ganz sicher. Ja, wenn du das sagst. Liebe Brigitte, schön, dass du uns angerufen hast und hast uns das erzählt. Das ist ein ungewöhnlicher Lebensweg. Ja. Wünsche dir dann wirklich für diese Ausbildung und für die Umschulung alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Natürlich auch die entsprechende Kraft jetzt für die Trauerzeit, die dann doch auch ansteht. Ja, ich habe da auch meine Ansprechpartner. Das glaube ich, aber ich wollte das einfach mal erzählen. Finde ich super, finde ich ganz toll und freue mich, dass du durchgekommen bist. Okay. Alles Gute, Brigitte. Ja, dir auch. Tschüss, danke schön. Ciao. Tschüss. Unsere Schwäbin war das für heute. Hier ist Michael. Michael ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, du mir. Hallo Michael. Über was reden wir? Ja, wir reden im Prinzip darüber, dass meine Partnerin und ich uns gerade im Ausland befinden, in Österreich, in Salzburg. Ja, wie schön. Ja, wir sind rübergefahren für eine künstliche Befruchtung. Oh. Also im Prinzip ein sehr schönes und spannendes Thema für uns. Warum in Österreich? Ja, Österreich, wir haben uns natürlich vorher Informationen reingeholt und die Gesetze sind in Österreich etwas anders. Wir haben das im Fernsehen gesehen, dass man in Österreich die Eizellen, die mit meinem Sperma befruchtet werden, länger draußen lassen kann und somit die Ärzte die Erfolgsquote dadurch erhöhen können. Man spricht da von 70%. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, haben wir auch nicht gewusst. Und in Deutschland, deswegen habe ich auch gedacht, rufe ich mal an, vielleicht ist es ja auch mal für andere interessant. Warum darf man die in Deutschland nicht so lange drauf? Andere Gesetzgebung. Also ich bin da jetzt nicht sehr in die Tiefe gegangen. In Deutschland ist es halt so, dass die Eizellen befruchtet werden und dann, ich sag's jetzt mal, Labs einfach eingesetzt werden. Nicht vorher kontrolliert wird, welche Eizelle hat den größten Erfolg. Ne? Und wie lange kann das dann in Österreich noch außerhalb des Mutterleibes beobachtet werden, bevor es dann eingepflanzt wird? 5 Tage. 5 Tage. Und dann kann man schon unter dem Mikroskop oder wie auch immer sehen, ob sich da was tut. So soll es sein. Ja. Wann passiert das? Morgen? Übermorgen? Morgen früh ist die Eizellenentnahme. Und ich darf dann mein Pröbchen abgeben. Ja, wie geht denn das? Wo wird das überhaupt gemacht? In einem Krankenhaus? Nö, das ist eine Kinderklinik. Das ist eine Kinderwunschklinik. Wie ist das, Michael? Gehst du dann auf eine Toilette und hast Spaß mit dir? Ja. In ein kleines Töpfchen rein? Genau. Und das Töpfchen trägst du dann persönlich wohin? Nö, das ist wie man so zwischen Küche und Esszimmer schon mal so eine Luke hat. Da stellt man das dann rein und auf der anderen Seite nimmt es dann halt raus. Das kenne ich vom Arzt auch. Da kann man schon mal Pipi reinstellen, wenn man irgendwie... untersucht wird. Ja, ich musste also nicht an 20 anderen Personen vorbei. Also, dann wird das da reingestellt. Ja. Und dann wird der Eingriff bei deiner Frau vorgenommen? Ja, der wird vorher vorgenommen. Also das ist ungefähr, wir haben jetzt den dritten Versuch, den wir machen. Ach, den dritten Versuch schon? Ja, der... Wie alt ist denn deine Frau? Die ist 33. Ja. Ja. Und Freundin, wir sind nicht verheiratet. Ah ja, okay. Und Es ist also so, dass sie unter eine Kurznarkose gesetzt wird, so 20 Minuten. Mhm. Dann werden die Eizellen entnommen, die natürlich vorher, das ist alles, ja, ich sag mal, in der Vorbereitung mit ganz viel Hormonen, wir setzen zu Hause Spritzen und die müssen zu bestimmten Zeiten gemacht werden. Dann werden Ultraschallbilder nach Österreich geschickt von ihrer Frauenärztin und dann wird genau geguckt, wie entwickeln sich die Eizellen. Und dann sagt man uns so, jetzt müssen wir dann und dann in Österreich sein. Ja. Dann wird sie unter Narkose gesetzt, die Eizellen werden entnommen. Mhm. Momentan sind es, glaube ich, 16 oder 17, die da sind. Mhm. Und die werden dann auch, sofern sie alle, ja, ich sag mal, in der Lage dazu sind, befruchtet. Mhm. Und dann wird geguckt, welche dieser, ja, haben sich weiterentwickelt über die 5 Tage. Verstehe. Und dann werden maximal 2 eingepflanzt. Wie werden die dann auch wieder mit Narkose eingepflanzt? Ja, da bin ich bei. Das ist ganz witzig. Das ist wie auf so einem Stuhl beim Frauenarzt. Ja. Und ich stehe dahinter, 2 ja. Ärzte davor. Ja. Und da muss man sich das vorstellen wie so einen kleinen Trichter mit so einem Reagenzglas. Da ist in der Flüssigkeit ist das dann drin. Ach. Und dann wird es dann reingeschoben. Ja. Durch so einen kleinen Schlauch und dann sagen die plötzlich, so, jetzt ist drin. Das ist ein Akt von, sagen wir, 5 Minuten. Das ist ja interessant, dass du dann auch dabei sein darfst. Es ist quasi so eine Art Zeugung dann nochmal, wo, ja, eine Zeugung vielleicht nicht, aber... Ja, die Zeugung findet im Prinzip... vorher schon statt, ja. Die Schwangerschaft ist dann da. Die ist dann da. Also, die Frage ist nur, bleibt sie, ne? Wie lange seid ihr zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, sowas. Das heißt, ihr habt es auf natürlichem Wege oftmals sehr oft versucht, es hat nicht geklappt. Genau. Und dann ist es jetzt das dritte Mal schon, dass ihr diese künstliche Befruchtung vornehmen lasst. Ja, genau. Da kann man natürlich überlegen, warum so, so kompliziert? Die Frage ist, wir hätten ja nur noch die Möglichkeit der Adoption. Genau. Genau, man könnte ja irgendwie sagen, okay, dann soll es irgendwie nicht sein, dann adoptieren wir halt ein Kind. Ja, aber der Wunsch, ich sag mal, sich selbst zu vermehren und eine Eigenproduktion zu machen, ist erstmal jetzt der größere. Mhm. Als Alternative haben wir uns das sicherlich überlegt, aber die Chancen stehen halt nicht schlecht auf diesem Wege, das zu machen. Man darf nur nicht davon ausgehen, ist ja wie im Prinzip, wenn man es normal beim Sex macht, dann klappt es ja auch nicht gleich beim ersten Mal. Ja. Manche haben dort auch, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahre, ja. Wo sie es nicht schaffen. Ne? Wie teuer ist eigentlich so ein Eingriff? Also der Eingriff an sich um die 6.500 Euro. Boah, und das macht ihr jetzt schon zum dritten Mal? Ja, das wird von der Krankenkasse übernommen. Das wird von der Krankenkasse übernommen? Ja, wir sind jetzt beide privat versichert, aber auch die gesetzlichen Kassen übernehmen es. Das ist mir ganz neu. Also ich habe so einen Fall mal im weiteren Bekanntenkreis erlebt, da hat aber keine Krankenkasse das übernommen. Ja, das sind vor ungefähr, ich glaube, 5 oder 10 Jahren war das auch noch komplizierter. Da kam es dann darauf an, wer ist der Verursacher. Das ist ja Wahnsinn. Also da überlege ich jetzt gerade, ist das korrekt, dass die Krankenkassen das übernehmen, nur damit ihr euren Fortpflanzungswunsch euch erfüllen könnt? Frage ich mal gerade mal so provokativ. Also als Egoist, ich meine, das ist nicht das Thema, das hast du ja morgen. Ja, genau. Als Egoist würde ich jetzt sagen, ja, es ist okay, dafür zahle ich Beiträge. Ja, eigentlich ist die Krankenkasse ja dafür da, wenn wir krank sind, dass die dann bezahlt. Aber nur gut. Krankheit. Bitte? Es ist ja eine Art Krankheit, die ich habe. Ja. Im weitesten Sinne kann man sicherlich so biegen. Wie oft wollt ihr es denn noch machen, wenn es nicht klappt? Also, nein, die Frage ist, wie oft kann man das überhaupt machen? Also wir haben jetzt 3 Versuche zugesagt bekommen und wir haben uns natürlich auch da schon weiter erkundigt. Also bis zu 6 ist kein Problem, dass sie es bezahlen. Zumindest so. In unserem Fall jetzt. So, und wie oft kann man das medizinisch machen? Endlos? Endlos. Endlos. Ja, ist keine Gefahr. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das zahlt 6-mal die Krankenkasse? Ja. Das ist ja Wahnsinn, das sind ja irre Summen, die da zusammenkommen. Auch Vorbereitungen, das heißt die ganzen Medikamente und Spritzen, da kommt auch nochmal ungefähr so ein, ja, ich sag mal, ein Tausender zusammen. Ne? Mhm. Würdet ihr denn, wenn die Krankenkasse das nicht mehr bezahlt, würdet ihr es dann auch privat bezahlen? Also, wenn wir es finanziell hinkriegen würden, ja. Na gut, das ist klar. Ja. Würdet ihr es finanziell hinkriegen? Ja. Ja. Aber irgendwann, Michael, muss man doch... Ist das nicht irgendwann auch so, dass man so auf das Schicksal dann hören muss, wenn es jetzt 5-mal fehlgeschlagen hat, dass man dann sagt, okay, dann soll es wirklich nicht sein? Also kann man das nicht akzeptieren? Da müsste ich dann, wenn es fünfmal oder sechsmal nicht geklappt hat, vielleicht nochmal mit dir sprechen. Ja, genau. Ja. Weil ich denke im Moment, oder wir beide sind ja hier zusammen, wir denken sehr positiv. Natürlich, ja, das müsst ihr jetzt auch. Natürlich, wollen natürlich am liebsten nächste Woche, ich sag mal, am Montag nach Hause fahren und 14 Tage später am Schwangerschaftstest fahren. Natürlich, ja. Klar, das sei euch auch gegönnt und das wünsche ich euch natürlich auch von Herzen. Auf der anderen Seite finde ich das immer sehr beeindruckend, wenn Menschen entweder aus Deutschland oder auch aus anderen fernen Ländern Kinder adoptieren. Und man sieht immer, ich habe im Bekanntenkreis auch einige adoptierte Kinder, das sind wie eigene Kinder für die Adoptiveltern. Die werden heiß und innig geliebt und man hat diesen Kindern unter Umständen ein wunderbares Schicksal geschenkt, die sonst in Armut in der dritten Welt aufwachsen würden oder sonst irgendwo im Heim. Und man tut auch so viel Gutes damit. Also es ist auf jeden Fall ein Gedanke und eine Alternative für uns. Ja. Und, wir denken im Prinzip da genauso wie du. Ja. Aber wir wollen zumindest erstmal alle Möglichkeiten nutzen. Und okay, ja. Wir 10 Versuche machen werden, ja. Lassen wir mal dahingestellt. Aber die 6 werden wir definitiv. Wahrscheinlich kannst du und auch deine Freundin das gar nicht so jetzt schon sagen, wann Schluss ist. Das ist so ein... Ganz schwer. Ganz schwer, ja, das glaube ich auch. Das wird dann sich zeigen, wenn es soweit ist und dann weiß man das und dann ist es auch entschieden. Du weißt ja nie, ob vielleicht genau der nächste Versuch, ne? Das ist ja in vielen Dingen... Genau, ja. Ja, das war sehr interessant, Michael, mit dir gesprochen zu haben. Dann wünsche ich erstmal schöne Grüße an deine Freundin. Ausrichten. Von Herzen und natürlich, wir drücken all die Daumen, dass es klappt und dass ihr bald ganz stolze Eltern sein könnt. Ja, und jetzt durften wir mal mit dir sprechen und wir sind hier in einem Hotel, wo die keinen WDR-Fernsehen haben. Ach, das auch noch. Was ist denn da los in Salzburg? Alles Gute, Michael, und toi, toi, toi euch beiden. Und dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf morgen, auf unsere Themennacht morgen. Das Thema heißt Ich, Egoismus. Ich möchte gerne mit knallharten Egoisten sprechen, die dazu stehen, dass sie Egozentriker sind und Egoisten, die sagen, erstmal ist alles wichtig, was mich betrifft und dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommen irgendwelche anderen Menschen. Und ich möchte gerne mit Freunden, mit Angehörigen von Egoisten und Egozentrikern sprechen. Was habt ihr mit solchen Leuten schon erlebt? Was hat euch ein Egoist angetan? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Egoismus, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne natürlich auch während der Sendung. Egoismus, ich, unser Thema morgen. Heute frei und offen und herzlich willkommen, sage ich, zu Alex, der ist 44. Hallo Alex. Hallo Domian, guten Morgen. Guten Morgen Alex. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie du schon sagst, ich bin 44 Jahre. Ja. Und ich habe mit meinen 44 Jahren erstmals letzte Woche Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufnehmen können. Oh. Erstmal in meinem Leben. Das erste Mal in deinem Leben? Ja. Wie kommt das? Ich bin halt mit meine Mutter ist eben alleinerziehend gewesen. Und sie hat eben während meiner Kindheit und während meiner Jugend auch jetzt keinen Freund oder keinen Partner gehabt. Deine Mutter dir denn erklärt, was mit deinem Vater ist? Naja, es war natürlich so, irgendwann mal, wenn man in die Schule kommt oder so, dann irgendwann fragt man ja auch als Kind. Und da hat meine Mutter mir schon gesagt, das ist eben, sie hat eben eine kurze Affäre gehabt. Mhm. Das war mit einem Arbeitskollegen. Mhm. Und sie hat gesagt, sie weiß nicht, sie hat jetzt nicht seine Daten von ihm. Der war nur kurz da, war dann weg gewesen. Also so hat sie es mir vermittelt zumindest. Hast du nicht gefragt, wie ist der Name? Hast du wie gefragt? Hast du sie nicht gefragt, damals als Jugendlicher, wie ist denn der Name meines Vaters? Natürlich, das habe ich, erstmal habe ich es als Kind bin ich so reingewachsen in das, was sie mir gesagt hat, dass sie das eben nicht mehr, also sie hat den vollständigen Namen nicht, mhm. Und mit dem Vornamen konnte ich erstmal nichts anfangen, mhm. Und ich habe mich damit also erstmal zufrieden gegeben, mhm. Weil ich hatte ja auch meine Geburtsurkunde, da steht ja dann auch drauf, dass ich eben kein Vater, wird ja dann, ist nicht eingetragen. Ja. Aber so wie ich es jetzt schon sage, du wirst vielleicht schon wissen, es war eben dann doch anders gewesen. Sie hat mich doch also dann angeschwindelt. Das heißt, sie wusste schon genau, wer der Vater ist. Sie hatte seinen Namen, sein Geburtsdatum und auch seine Adresse gehabt. Und wie ist jetzt der Kontakt zustande gekommen? Naja, also meine Frau hat mir da sehr geholfen und meine Frau hat immer ein bisschen Druck gemacht, hat gesagt, gib dich mal nicht zufrieden und frag nochmal mal nach, hat sie denn wirklich nichts von deinem Vater und war das denn wirklich so? Mhm. Und dann hat meine Mutter dann auch ein bisschen eingelenkt und hat gesagt, okay, man kann ja, wo sie damals gearbeitet hatten, vielleicht bei der Rentenversicherung oder bei der Krankenkasse nachfragen und irgendwie, da kann man schon rauskriegen, wo ist er denn jetzt, wie heißt er und dass man das alles rauskriegt. Was natürlich Unsinn war, weil in Wirklichkeit hatte sie ja schon... Weil sie es wusste, aber sie hat damit so ein bisschen gefaked. Sie hatte ja die Daten. Naja, und das hat sie dann eben dann auch rausgegeben. Hm. Letztendlich hat sie es dann wieder rausgegeben. Hm. Und, wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 74. Ja. Und mein Vater ist auch so in dem Alter. So, dann hast du die Daten rausgekriegt. Wusste dein Vater von deiner Existenz? Ja, er wusste das. Das schon. Und er hat aber dann, also meine Mutter hat dann, das war so eine kurze Affäre gewesen und sie wollte mit ihm keine Beziehung haben. Und sie hat dann auch gesagt, der Alexander, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Ach so. Sie hat das so komplett abgebrochen. Verstehe. So, wie hast du das denn jetzt gemacht? Wie hast du denn den Kontakt dann hergestellt? Naja, ich habe dann erstmal im Telefonbuch geguckt, also im deutschlandweiten Telefonbuch, auf der CD, sage ich mal. Mhm. Dann hatte ich dann schon die Adresse nochmal überprüft und also ob das stimmt alles noch. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass er in den 40 Jahren umgezogen ist. Naja, also habe ich die Adresse rausgefunden und die Telefonnummer, aber angerufen habe ich dann natürlich lieber nicht, ne? Mhm. Man kann ja nicht, ist ein fremder Mann und ihm überfallen. Na, dass er überhaupt noch gelebt hat, hätte auch sein können, dass er verstorben ist in der Zwischenzeit. Ja, wie hast du es dann gemacht? Das wollte ich sagen. Er war übrigens auch sehr krank gewesen. Vor ein paar Jahren hat er es überstanden, eine Krebserkrankung. Mhm. Und natürlich, das wäre ganz schlimm gewesen. Also ich verstehe auch meine Mutter nicht, dieses Risiko einzugehen und diese Verantwortung auf sich zu nehmen. Und er hätte ja auch schon gestorben sein können. Ja. Aber erzähl dir jetzt erstmal, wie du dann an ihn rangekommen bist. Also angerufen hast du nicht. Was hast du gemacht? Nee, Brief geschrieben, Foto beigelegt, aktuelles Foto. Mhm. Und ich habe von ihm auch ein aktuelles Foto bekommen. Er hat dann zurückgeschrieben? Zurückgeschrieben und dann auch die Telefonnummer nochmal rausgegeben. Er wusste ja nicht, dass ich sie schon hatte. Ja. Und hat gesagt, dass ich anrufen könnte. Wie war denn der Brief? War der freundlich oder eher sachlich? Da war noch nichts weiter draus zu erkennen. Einfach, das war relativ sachlich noch und kurz. Ja, und am Telefon war es dann so gewesen, als wir telefoniert haben, da war er doch so, dass er sich sehr, sehr gerechtfertigt hat und sich entschuldigt hat, weil er hätte sich ja auch melden können, sagen wir mal so, ne? So, und wie war das erste Treffen dann? Das Treffen gibt es noch nicht. Ach so, das gibt es noch nicht. So weit ist es noch nicht, aber trotzdem dieses Telefongespräch, also ich war schon wirklich sehr zufrieden, weil er irgendwie einen sehr... emotionalen Eindruck auf mich gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so cool wie meine Mutter. Meine Mutter ist eher so ein cooler Typ, sag ich mal, ne? Das muss für ihn doch auch sehr rührig gewesen sein. Plötzlich seinen Sohn zu hören. Ja, die Sache ist für ihn sogar recht schwierig, weil er hat nämlich nach der Affäre mit meiner Mutter, hat er ja dann 2 Jahre später ungefähr eine andere Frau kennengelernt und er hat auch Familie und er hat auch Kinder und er hat aber seiner Frau das nie erzählt. Ach, noch komplizierter ist. Ja. Ich verstehe. Jetzt hast du gerade schon die Andeutung gemacht. Bist du nicht wirklich auch ein bisschen sauer auf deine Mutter, dass sie dich so lange hat im Dunkeln tappen lassen? Ja, vor allem, weil ich verstehe es auch nicht. Natürlich hat meiner Mutter auch gesagt, ich verstehe es nicht. Warum gibst du mir nicht die Verantwortung? Vielleicht auch schon vor 20 Jahren. Ja, warum hat sie es überhaupt so geheim gehalten? Sie hätte es auch sagen können, ist doch egal. Sie wollte einfach nicht, also es ist schwierig. Lässt sie so durchblicken, dass sie Angst hatte, dass ich verletzt bin, wenn er mich ablehnt, weil er hat ja eine andere Familie. Um mich zu schützen, sage ich mal so, ne? Und auf der anderen Seite, dass damals natürlich sie auch ein schlechtes Gewissen hat, weil sie hat ja auch den Kontakt abgebrochen und hat gesagt, brauchst du nicht drum kümmern und so. Das wird auch mit reinspielen, denke ich mal. Also, da sind viele Fehler gemacht worden von Seiten deiner Mutter. Aber Gott sei Dank ist das alles noch gerettet worden, will ich mal so sagen. Dein Vater lebt und du hast ihn erreicht. Und wann steht jetzt das erste Treffen an? Ich denke mal, jetzt im Herbst wird das sein. Also jetzt, gerade im Sommer ist es irgendwie ungünstig wegen verschiedener Reisen und irgendwie, also es hat sich noch ein bisschen verzögert. Ja. Aber natürlich will ich auch nicht mehr lange warten, weil das ist ja klar. Wohnt ihr denn weit auseinander? Wohnt ja, ihr? Also mehrere hundert Kilometer, aber ich meine, das ist jetzt alles nicht das Problem. Nee, das kann man regeln. Das kann man dann alles überbrücken. Also Alex, ja, dann wünsche ich dir für dieses Treffen wirklich ja viel Glück und viel Erfolg, dass das ein schönes Treffen wird und vor allen Dingen, dass es auch ein nachhaltiges Treffen wird, dass ihr jetzt in Kontakt kommt. Das wäre doch super. Genau, das wäre wunderbar. Und er hat ja seiner Frau dann auch erzählt, seiner jetzigen Frau, dass er eben, also so eine große Katastrophe, was dann auch nicht jetzt dann auch akzeptiert. Ja. Er hat eben vor ihr auch schon mal eine andere Beziehung gehabt. Das ist nun mal so im Leben. Ja, also und alles relativ im ruhigen Wasser im Moment. Ja, sehr gut. Ich wollte nochmal, Jürgen, wenn ich es noch kurz ansprechen darf, oder Domian, man sollte es eigentlich nicht kurz drüber reden, aber ich will es nur ganz kurz ansprechen. Es ist ja jetzt so eine lange Sommerpause. Mhm. Was ich nicht verstehe und auch die Leute auf diesem Fanforum nachtlager.de, warum ist es eigentlich nicht möglich, dass, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber dass du auch, weil es sind so nette Leute in deinem Team, Florian und Jan, und man hört immer nur Lob und ich fand es auch sehr angenehm, warum gibt es da eigentlich nicht mal eine, für eine gewisse Zeit auch mal eine Vertretung, dass du dich auch mal vertreten lässt? Dann wäre das ja nicht so schlimm, die ganzen 2 Monate kein Drumherrn ist ja auch schlimm. Ja, ist sicher eine Anregung, über die wir mal nachdenken können. Ich danke dir für die Anregung. Okay, Alex, ich habe noch einen Anrufer hier. Insofern, also nochmal, also das ist eine Anregung, nehmen wir gerne auf. Ich wünsche dir für dich und deinen Vater alles Gute. Vielen Dank, ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Dankeschön, Alex, ciao. Tschüss. Und hier ist Nadine und Nadine ist 24. Guten Morgen, Nadine. Ja, hallo. Nadine, was ist denn dein Thema? Also ich habe ein Problem. Also ich kriege von meinem Freund jedes Mal Schläge, wenn der Alkohol trinkt und so, und ich komme von dem nicht los. Wie lange bist du denn mit dem schon zusammen? 3 Jahre. Und er schlägt dich immer, wenn er Alkohol trinkt? Ja. Wie alt ist er? 37. 37? Mhm. Ihr wohnt zusammen? Nein, ich wohne mit dem nicht zusammen. Also er wohnt in Grünen und ich wohne in Solingen bei meinen Eltern. Ach so. Das heißt, du kannst dann doch immer wieder zurückfliehen zu deinen Eltern, wenn es zu schlimm wird? Ja. Er wollte zwar mit mir zusammenziehen, wollte mich heiraten, aber ich habe mir das irgendwie anders überlegt, so wenn der so schlimm ist zu mir. Wie oft schlägt er? Wie oft kommt denn das vor, dass er dich schlägt? Das ist jedes Mal, wenn er trinkt. Wie oft trinkt er denn? Boah, das ist jedes Mal, wenn der Geld kriegt. Also es fängt am 30. fängt das immer an, ja, und dann fängt er an zu trinken an und wird aggressiv gegenüber von mir. Also, mehrmals im Monat, kann man sagen, wirst du geschlagen von ihm. Ja. Wie schlägt er dich denn? Ja, der geht hin, also der zieht meine Haare, haut mich mit dem Kopf, zum Beispiel wie heute. Wir waren heute in Olix bei uns gewesen, da saßen wir zusammen noch auf der Bank und da sagte mein Vater natürlich zu ihm, ich würde mit einem anderen Männer rummachen und mein Ex-Freund, der Kai, der wird jeden Tag, also von meiner Tochter, der Vater wird jeden Tag bei meinem Bruder schlafen und ich Moment, wer sagt das? Dein Vater sagt das zu deinem Freund? Ja, also der sagt natürlich, ich würde mit dem Kai rummachen, obwohl das gar nicht stimmt, ne? Also dein Vater spricht schlecht über dich bei deinem Freund? Ja. Wieso das denn? Ja, weil der geht hin und sagt zum Beispiel, ja, also die macht mit denen rum und... Warum sagt er das denn, dein Vater? Weil der hängt mit denen ab und ist mit denen befreundet natürlich und hält natürlich als Chance zu mir, hält er zu ihm, ne? Weiß denn dein Vater oder deine Eltern, dass dein Freund dich so schlägt? Also meine Mutter, die weiß er zumindest. Was sagt die denn zu der Situation? Die hat gesagt, soll mich von dem trennen und ich komme natürlich nicht los. Ne? Warum kommst du nicht los von ihm? Ja, weil es irgendwie, weil das Herz immer zu dem hinzieht. So das glaube ich dir nicht. Das glaube ich nicht. Wenn ein Mensch einem so viel Übles antut und so viel Leid, dann zieht das Herz einen doch nicht dahin. Was willst du denn bei dem? Weil ich liebe den Mann über alles. Das glaube ich dir nicht. Nein, das glaube ich dir nicht. Sogar meine Mutter sagt zu mir, ich soll mich von dem trennen. Also es hat keinen Sinn mehr. Komm mal, lass uns mal über dieses Lieben sprechen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du einen Menschen über alles liebst, der dich regelmäßig jeden Monat verprügelt. Nee, das nicht. Also das liebe ich nicht, ne? Bin ja, aber das ehrlich. ist er doch. Ja, du kannst doch nicht, einzelne Sachen aus seiner Person rauspicken. Dieses Verhalten überlagert doch alles andere, was er vielleicht auch noch an Nettigkeiten an sich hat. Vor allem, der beleidigt mich auch, wie zum Beispiel heute rief er bei meiner Freundin an und sagte zu meiner Freundin am Telefon, dass ich natürlich eine Schlampe bin und dass ich mein Geld nächste Woche holen soll und ich soll mal Geld für mein Handy dann ausgeben, für die SIM-Karte, die der heute kaputt gemacht hat. So Nadine, pass auf. Keine Jammerei. Du bist eine erwachsene Frau von 24 Jahren. Dieser Kerl tut dir ganz viel Übles an. Du bist Gott sei Dank noch nicht mit dem in einer Wohnung und du bist Gott sei Dank nicht verlobt oder verheiratet mit dem. Nein, verlobt bin ich mit dem. Ja, okay, egal. Aber du bist nicht verheiratet und du wohnst nein, nicht nein, mit dem zusammen. So. So, das heißt, du hast alle Kraft und alle Macht der Welt, von dem wegzugehen. Geh weg. Mhm. Und wisch dir das aus dem Kopf, diesen albernen Gedanken, ich liebe den noch. Den liebst du nicht mehr. Man liebt keinen Menschen, der einen schlägt und kaputt macht und beleidigt. Okay? Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Henrik Hage. Und morgen heißt unser Thema Ich, Egoismus. 1 Uhr Allianz Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine gute Nacht.